Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now, let's go back to verse 20. Lass uns nochmal zu Vers 20 zurückgehen. Where the Bible talks during the time of Noah, God patiently waited while the ark was being prepared. Hier sagt die Bibel, denn zur Zeit Noahs wartete Gott geduldig, während die Arche vorbereitet wurde. Well, only 8 were saved. Aber nur 8 Menschen wurden gerettet. Now, Genesis tells us that it was a time of 120 years. In 1. Mose heißt es, dass es eine Zeit von 120 Jahren war. Again, I'm not really sure. Auch hier bin ich mir nicht ganz sicher. Because it could mean that from that time on, the lifespan of people was reduced to 120. Denn das könnte bedeuten, dass die Lebensspanne der Menschen von da an auf 120 Jahre reduziert wurde. But it could also mean that it actually took 120 years to build the ark. Es könnte aber auch bedeuten, dass es tatsächlich 120 Jahre dauerte, die Arche zu bauen. See, I'm very determined what I believe about the finished work of Jesus. Ich bin sehr davon überzeugt, was ich über das vollbrachte Werk von Jesus glaube. But many of those other things, I have understandings, but I'm not really dogmatic about them. Doch zu vielen anderen Dingen habe ich Erkenntnisse, aber ich bin da nicht wirklich dogmatisch. I will never, never ever fight with anybody about that. Darüber werde ich mich nie und nimmer mit jemandem streiten. But I like here this incredible expression. Aber ich mag diesen großartigen Ausdruck hier. During the time of Noah, God patiently waited while the ark was being prepared. Zur Zeit Noahs wartete Gott geduldig, während die Arche vorbereitet wurde. Now, let's imagine God waited 120 years. Stell dir vor, Gott hat 120 Jahre lang gewartet. Let me ask you a question. Ich frage dich mal was. Does this verse make sense from the natural point of view? Macht dieser Vers vom natürlichen Blickwinkel aus gesehen einen Sinn? It makes zero sense. Er macht überhaupt keinen Sinn. Do you know why it doesn't make sense? Weißt du, warum er keinen Sinn macht? It does not make sense because God already knew before the earth was founded that only 8 people would be saved. Er macht keinen Sinn, weil Gott schon vor der Entstehung der Erde wusste, dass nur 8 Menschen gerettet werden würden. So why would he wait patiently if you know they're not going to be saved? Warum wartete er also geduldig, obwohl er wusste, dass die anderen nicht gerettet werden würden? Why didn't God take the 8, put them in a small ship, the animals, close it, off we go? Warum nahm Gott nicht die 8 Menschen, setzte sie und die Tiere in ein kleines Schiff, sperrte es zu und los ging's? You know why? Weißt du warum? Because God wanted to show through that act his incredible character. Weil Gott durch diese Tat seinen einzigartigen Charakter zeigen wollte. Listen. Hör zu. If you wouldn't have many other scriptures, wenn du nicht viele andere Bibelstellen hättest, this scripture alone is enough evidence, ist diese Bibelstelle allein schon Beweis genug dafür, that God does not want any single soul to perish. Dass Gott nicht will, dass auch nur eine einzige Seele verloren geht. Think. Überleg mal. It shows his heart. Es offenbart sein Herz. Knowing they will reject him, he is still waiting patiently for a very long time. Obwohl er wusste, dass sie ihn ablehnen würden, wartete er eine sehr lange Zeit geduldig. Only God will do that. Nur Gott tut so etwas. You know, one time I asked God a very specific question. Einmal habe ich Gott eine ganz bestimmte Frage gestellt. You know, I said, God, why did you send me to that place as a prophet in the prophetic voice, knowing that they would reject me? Ich fragte, Gott, warum hast du mich als Prophet und prophetische Stimme an diesen Ort gesandt, obwohl du wusstest, dass sie mich ablehnen würden? And I did not even feel, I have to say, not even an ounce of pain when they rejected me. Und ich muss sagen, dass ich nicht einmal einen Hauch von Schmerz empfunden habe, als sie mich ablehnten. You know, it hurts more when the mosquitoes bite me than that hurt. Es tut mehr weh, wenn mich eine Mücke sticht, als dieser Schmerz. Because I knew it's not about me, so I never felt personally rejected. Weil ich wusste, dass es nicht um mich ging, fühlte ich mich nie persönlich abgelehnt. But I said, Lord, you sent me there as a prophetic life and prophetic expression. Ich fragte den Herrn, du hast mich dorthin als eine prophetische Stimme geschickt. You knew before you sent me there that the very things I would say to them from you, they would reject. Und du wusstest, bevor du mich dorthin geschickt hast, dass sie genau das, was ich ihnen von dir mitteilen werde, ablehnen werden. Why did you even send me? Warum hast du mich überhaupt gesandt? You know what he said? Weißt du, was er sagte? Reinhard, you understand so little of my love. Reinhard, du verstehst so wenig von meiner Liebe. Think about this. Denk darüber nach. God knew 8 people only would be saved. Everybody else would reject him and he still waited patiently. Gott wusste, dass nur 8 Menschen gerettet werden würden, alle anderen würden ihn ablehnen und er hat trotzdem geduldig gewartet. Every day God will do things that express his incredible love and patience. Jeden Tag tut Gott Dinge, die seine großartige Liebe und Geduld ausdrücken. What is the very first attribute of the 15 attributes of love in 1 Corinthians 13? Was ist die erste der 15 Eigenschaften der Liebe in 1. Korinther 13? Love is patient. Liebe ist geduldig. And God is love. Und Gott ist Liebe. Therefore God is patient. Deshalb ist Gott geduldig. How many Christians need an understanding and revelation of the patience of God? So viele Christen brauchen eine Erkenntnis und Offenbarung der Geduld Gottes. Because when they mess up, they think God gets impatient with them. Denn wenn sie Mist bauen, denken sie, dass Gott mit ihnen ungeduldig wird. If God would be impatient with you, my friends, God would not be love. The whole Bible would be not true anymore. Wenn Gott mit dir ungeduldig wäre, mein Freund, wäre Gott nicht Liebe. Die ganze Bibel wäre nicht mehr wahr. But look at the picture religion has created of God. Aber schau mal, welches Bild die Religion von Gott gezeichnet hat. The God who has incredible high demand and if you don't reach it, he gets impatiently angry with us. Ein Gott, der unglaublich hohe Ansprüche hat und wenn wir sie nicht erfüllen, wird er ungeduldig und wütend auf uns. An impatient God doesn't exist because an impatient God would be an unloving God. Einen ungeduldigen Gott gibt es nicht, denn ein ungeduldiger Gott wäre ein liebloser Gott. 120 years he patiently waited. You're not going to live 120 years, so he will be patient with you forever. 120 Jahre hat er geduldig gewartet. Du wirst keine 120 Jahre leben, also wird er für immer geduldig mit dir sein. So I can tell you. Ich kann dir also sagen. As long as you live, God is not going to run out of patience with you. Solange du lebst, wird Gott mit dir immer geduldig sein. So, why don't you breathe deep? Warum atmest du also nicht tief durch? Relax your heart. Entspannst dein Herz. Say, God, I thank you for your patience with me. Und sagst, Gott, ich danke dir für deine Geduld mit mir. Why didn't you spend time today meditating upon the patience of God? Warum nimmst du dir heute nicht die Zeit, über die Geduld Gottes nachzudenken? Listen. Hör zu. For about 5.5 decades I've walked with him. Seit etwa 5.5 Jahrzehnten bin ich mit ihm unterwegs. For more than 4 decades I've served him. Seit mehr als 40 Jahren diene ich ihm. I'm telling you. Ich sage dir. I am the evidence that he's very patient. Ich bin der Beweis dafür, dass er sehr geduldig ist. Oh my goodness, I have made mistakes. Du meine Güte, ich habe Fehler gemacht. I've done things wrong because I didn't understand them. Ich habe Dinge falsch gemacht, weil ich sie nicht verstanden habe. Sometimes I've done things wrong because I had a bad heart. Manchmal habe ich Dinge falsch gemacht, weil ich ein schlechtes Herz hatte. Had a bad attitude. Eine schlechte Einstellung hatte. I tell you what, if God would not be patient, I would not be sitting here right now teaching you. Wenn Gott nicht geduldig wäre, würde ich jetzt nicht hier sitzen und dich lehren. I know he's patient. Ich weiß, dass er geduldig ist. So today, trust his patience. Vertraue also heute auf seine Geduld. You know, some of us think, oh, I've messed up so many times. You think God can still be patient with me? Of course he can. Manche denken, ich habe so oft missgebaut. Kann Gott da noch Geduld mit mir haben? Natürlich kann er das. God has way more patience than you have ability to fail. Gott hat viel mehr Geduld, als du die Fähigkeit zu versagen hast. Rest in there. Darauf kannst du dich verlassen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.